Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zur Stelle. Kein Einsatz zu groß, keine Foto zu klein. Paw Patrol, fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Whoa-oh-oh, Paw Patrol. Whoa-oh-oh-oh, Paw Patrol. Ein großer Meteorit aus dem Weltall ist in die Abenteuerbucht gestürzt. Er besitzt geheimnisvolle Kräfte, denn immer wenn er zu glühen beginnt, sendet er einen Blitz aus, der allen, die von ihm berührt werden, ganz besondere Kräfte verleiht. So wie der Paw Patrol. Die Superhunde, das Riesenhuhn. In der Abenteuerbucht wurde heute ein ganz besonderer Geburtstag gefeiert. Einen fröhlichen Glockentag wünsche ich euch. Wer möchte einen Keks? Herr Pfeffer hatte ein volles Backblech dabei und Alex griff als erster zu. Sie sind wie Glöckchen geformt. Toll! Danke, Opa. Dann winkte er den Fellfreunden zu. Hallo, ich kann's kaum erwarten, dass die große Glocke läutet. Hallo, Alex. Sieh mal, wir bauen unseren eigenen Glockenturm. Mit einem Satz sprang Sky auf den Rücken von Chase, Zuma und Marshall. Das ist super cool. Oh ja, das stimmt, das ist es. Und zur Feier des 100. Glockengeburtstages zeigt Henrietta euch ihren allerneuesten Trick. Bürgermeisterin Gutherz bimmelte mit einer kleinen Glocke. Und sofort begann Henrietta mit den Flügeln zu schlagen. Sie winkt, um euch allen einen wunderschönen Glockengeburtstag zu wünschen. Das ist Wahnsinn, Henrietta! Wer ist das schlauste Schnuckelhühnchen auf der ganzen Welt? Rocky polierte unterdessen die große goldene Glocke, die im Rathausturm hing. Das sieht echt toll aus, Rocky. Danke, Ryder. Auch eine 100 Jahre alte Glocke kann noch glänzen. Eine Frau mit orangefarbenen Haaren steckte ihren Kopf um die Ecke. Es war Lady Bird, die Vogelfrau, die alles liebte, was glänzte und jetzt die goldenen Türklopfer an der Rathaustür entdeckte. Ihr glitzert aber schön. Ihr fehlt mir noch in meiner Glitzersammlung. Unbemerkt griff sie zu und verschwand wieder. Klopf, klopf, wer ist da? Lady Bird. Doch dann fiel ihr Blick auf die Rathausglocke. Die muss ich haben. Hätte ich doch nur meine Superkräfte wieder, dann würde ich die wunderschöne Glocke stibitzen. Ein Sonnenstrahl fiel auf die Einsatzzentrale der Paw Patrol und der große Pfotenabdruck an der Außenseite des Turms glänzte. Das ist es. Wenn ich die Hundemarke aufbekomme, kann ich ihren Meteoriten benutzen. Und da alle Hunde hier sind, kann mich keiner aufhalten. Sofort machte sich Lady Bird auf den Weg Richtung Einsatzzentrale. Dass sie dabei etwas verlor, bemerkte sie nicht. Im Gegensatz zu den Zwillingen Tuck und Ella, die ebenfalls zur Paw Patrol gehörten. Ella, sieh mal die Knöpfe. Oh, wie schön. Sie funkeln und glänzen wie verrückt. Und wir kennen jemanden, der auf glitzernde Dinge steht und dauernd Ärger macht. Und zwar Lady Bird. Die Vogelfrau hatte ihr Ziel bereits erreicht. Glitzer im Sonnenschein ist mein. Mit all ihrer Kraft zog und zerrte sie an dem großen Pfotenabdruck, hinter dem der Meteorit aufbewahrt wurde. Los, geh auf! Ja! Geschafft! Schnell griff sie nach einem kleinen Steinbrocken. Ich hab ihn! Und niemand kann ihn mir wieder wegnehmen, da pass ich auf! Kaum hatte sie das Meteoritenstück berührt und an ihrem Armband befestigt, durchfuhr sie eine besondere Energie. Ja! Ich habe meine Kräfte wieder! Ja! Ryder, Rocky und Chase hatten noch keinen Verdacht geschöpft. Genauso wenig wie die anderen Fellfreunde. Schön, dass ihr kommt. Jetzt können wir unseren Glockenturm noch höher bauen. Super, eine Pyramide aus Fellfreunden. Ich bin dabei. Doch die Pyramide stand nicht lange. Ella! Tag! Hallo, Fellfreunde, was gibt's? Lady Bird ist auf dem Weg hierher. Lady Bird? Ich frage mich, was sie hier nur will. Die Glocke aus dem Glockenturm. Glitzer im Sonnenschein ist. Was ist das? Das war Bürgermeisterin Gutherz, die Henrietta wieder dazu brachte, mit ihren Flügeln zu schlagen. Doch Lady Bird hatte nur Augen für den glänzenden Hut auf dem Kopf des Huhns. Oh, ein weiterer Schatz für meine Glitzersammlung. Du läufst mir nicht davon. Aber das da vielleicht schon. Ich schnapp es mir. Die Vogelfrau landete genau vor der Bürgermeisterin. Herr Jemine, Henrietta, sie ist wieder da. Was will diese furchtbare Vogelfrau von uns? Ich bin Lady Bird und ich interessiere mich für diesen Vogel und seinen glitzernden Hut. Schon griff sie zu und flog mit Henrietta davon. Mein allerliebstes Lieblingshühnchen! Verwundert blickte das Huhn sich um. Und jetzt her mit dem Hut! Doch Henrietta pickte lieber nach Lady Birds Armband. Na, sieh mal einer an! Es glitzert und ist frech! Du könntest meine glitzernde, gefiederte Gehilfin sein! Oder besser, gackernde Gehilfin! Noch einmal pickte Henrietta nach dem Armband, erwischte dabei den Meteoriten und kaum hatte sie ihn berührt, breitete sich diese besondere Energie auch in ihr aus. Bürgermeisterin Gutherz war außer sich. Ich muss sofort die Paw Patrol anrufen. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Diese gemeine Vogelfrau ist wieder da und hat Henrietta entführt. Wie sollen wir mein allerliebstes Lieblingshühnchen je wiederfinden? Aber da war es schon. Und es war riesengroß. Henrietta! Wow! Passen Sie lieber auf, Frau Gutherz. Aber keine Sorge, kein Super-Einsatz zu groß, keine Superpfote zu klein. Superhunde zur Zentrale! Ryder braucht uns! Sofort flitzten die Fellfreunde hinüber zur Einsatzzentrale. Marshall hatte es dabei so eilig, dass er Herrn Pfeffer anstieß, der sein Backblech fallen ließ. Zwei Glockenkekse landeten genau auf den Augen des kleinen Dalmatiners. Seht mal, ich habe zwei Kekse mitgebracht. Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung. Kaum hatte er das getan, begann der Meteorit im Inneren des Turms zu glühen. Und dieses Glühen erfasste die ganze Zentrale. Der obere Teil öffnete sich und wurde zu einem super Einsatzturm. Die geheimnisvollen Kräfte übertrugen sich nun auf die Hunde, die plötzlich in ganz besonderen Einsatzanzügen steckten und Ryder in einem Raketenanzug. Die Superhunde auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Danke, dass ihr euch so beeilt habt, Superhunde. Lady Bird ist wieder da und Henrietta ist riesengroß. Wow, die passt aber nicht mehr in die Handtasche. Wir müssen den Weg schnell freimachen, damit niemand verletzt wird. Für diesen Einsatz brauchen wir Super Chase. Du kannst mit deiner Supergeschwindigkeit alle warnen, sich von Henrietta fernzuhalten. Das ist ein Fall für Super Chase. Und Super Rubble. Du räumst mit deinen Superkräften alles weg, was Henrietta im Weg steht. Super Rubble ist der Retter. Und Super Ella. Du schnappst dir mit deiner Supergröße Henrietta und führst sie aus der Stadt raus. Zeit, Großes zu tun. Alles klar. Die Superhunde legen los. Ryder schaltete die Düsen seines Raketenanzugs ein und sauste los. Die Superhunde Chase, Rubble und Ella, die sich ganz groß machen konnte, hakten sich dagegen an einer glühenden Leine ein und schwebten daran in die Tiefe, wo ihre Superfahrzeuge standen. Dann rasten sie los. Henrietta, das Riesenhuhn, stampfte unterdessen durch die Straßen der Abenteuerbucht. Über ihr schwebte Lady Bird. Versuch, alle abzulenken, während ich die glitzernde Glocke stiebitze. Aber dann entdeckte sie die Superhunde. Auch das noch? Da kommen diese nervigen Vierbeiner. Und natürlich Ryder in seinem Raketenanzug. Rubble, mach den Weg frei für Henrietta. Wird gemacht. Doch das Riesenhuhn lief genau auf das Restaurant von Herrn Pfeffer zu und stieß dabei den großen Limonadenbecher vom Dach. Nein! Rubble konnte ihn gerade noch auffangen. Ich mach das schon! Gute Arbeit, Rubble! Aber Henrietta stapfte bereits weiter. Chase, bring die Leute da weg, schnell! Super Chase verlor keine Zeit. Bitte gehen Sie sofort weiter. Ein Riesenhuhn kommt auf uns zu. Das war wirklich knapp gewesen. Ella, jetzt bist du dran. Führe Henrietta aus der Stadt. Turbo-Wachstum! Ella wurde so groß wie das Riesenhuhn, das ein bisschen verblüfft aussah. Hallo, Henrietta. Komm mit! Schnell versuchte sie, Henrietta aus der Stadt zu locken, während die Vogelfrau zum Rathaus flog. Ryder, was machen wir mit Ladybird? Sky, verfolge Ladybird mit dem Superflieger. Ja, ich bin der Wirbelwind-Superflughund. Im Nu war der Superflieger startklar und Sky in der Luft. Aber Ladybird hatte sich die riesige Rathausglocke schon geschnappt. Superkräfte, wie bin ich nur ohne euch klargekommen? Wohin so eilig, Ladybird? Am Glockentag läuten wir die Glocke. Wir stehlen sie nicht. Ich bringe sie nur weg. In meine Glitzersammlung. Mit ganzer Kraft schwang sie die Glocke hin und her. Dann gegen Skys Superflieger. Du hast es nicht anders gewollt. Und zum Schluss gegen den Turm des Rathauses, der gefährlich ins Schwanken kam. In letzter Sekunde gelang es Sky, den Turm zurück an seinen Platz zu schieben. Ryder, Ladybird fliegt mit der Glocke davon. Ich nehme die Verfolgung auf. Ella lockte das Riesenhuhn unterdessen immer weiter aus der Stadt hinaus und Richtung Einsatzzentrale. So ist es brav. Nur noch ein kleines Stück weiter bis zu super, super leckerem Mais. Doch Ladybird hatte andere Pläne. Ab jetzt übernehme ich. Los, komm mit! Das Huhn drehte sich nach rechts. Nein, nicht Henrietta. Komm mit mir. Und dann wieder nach links. Du bist keine gute gackernde Gehilfin. Niemand spricht in diesem Ton mit meiner Henrietta. Während Bürgermeisterin Gutherz angerannt kam und sich an das Bein des Riesenhuhns klammerte. Hände weg! Sie gehört mir! Ladybird ging in den Sturzflug. Das Huhn senkte den Kopf. Frau Bürgermeisterin, Achtung! Doch da hatte Henrietta die Bürgermeisterin bereits gepackt. Oh! Und setzte sie auf dem Dach der Einsatzzentrale wieder ab. Dankeschön, mein allerliebstes Lieblingshühnchen. Wenn uns diese furchtbare Vogelfrau doch nur in Ruhe lassen würde. Aber die dachte gar nicht daran. Ich heiße Ladybird und ich habe noch ein paar Tricks auf Lager. Sie schwenkte die Rathausglocke hin und her. Und Henrietta begann mit den Flügeln zu schlagen. Herr Jemine, Ihr neuer Trick? Henrietta, tu's nicht! Winke, gackernde Gehilfin, winke! Wind kam auf und je mehr Henrietta ihre Flügel bewegte, desto stärker wurde er. Er wehte so heftig, dass Ella, Rocky, Marshall und Zuma durch die Luft gewirbelt wurden. Nur Chase konnte im letzten Moment in sein Superauto springen. Supernetz! Das Netz löste sich und fing die Fellfreunde gerade noch auf. Wir müssen Ladybird davon abhalten, die Glocke zu läuten. Aber bei diesem Wind kommen wir einfach nicht näher an sie ran. Ich habe einen Plan. Wir müssen einen Weg finden, Tuck hoch in die Lüfte zu bekommen. Kann ich euch irgendwie helfen? Tuck konnte sich nämlich ganz klein machen. Sky, du kommst wie gerufen. Du kannst Tuck hoch zur Glocke bringen. Tuck, kommst du irgendwie in die Glocke, ohne dass man dich sieht? Super klein, so soll es sein. Im Nu war Tuck winzig klein und ließ sich von Sky hinauf zur Glocke bringen. Ladybird bemerkte die beiden nicht. Dazu konzentrierte sie sich viel zu sehr auf Henrietta. Dann verschwand Sky. Und Tuck kletterte ins Innere der Glocke. Ich mache Klingeling und Dingeling, bis alle weg sind, Ringeling! Immer wieder sprang Tuck gegen den Glockenschlägel, bis dieser sich löste und Richtung Boden fiel. Zusammen mit Tuck. Schnell, Glockenturm! Los, hoch mit euch! Also hüpfte Chase auf Rubbles Rücken, Zuma auf den von Chase und Marshall auf Rockys. Superwelle auf die Schnelle! Ein breiter Wasserstrahl bremste Tucks Sturz behutsam ab. Danke, Super Zuma! Und Lady Bird? Nichts wie weg, meine gackernde Gehilfin. Mir nach. Oh, das kannst du vergessen. Energisch bimmelte die Bürgermeisterin ihre Glocke, Henrietta schlug mit den Flügeln. Lady Bird wurde von einem Windstoß erfasst und dabei verlor sie ihr Armband. Meine Kräfte! Meine Glocke! Aber da landete sie bereits auf dem Ast eines Baumes. Genau vor einem Elsternest. Wie das glitzert! Die Glocke fiel weiter. Doch Ryder erwischte den kleinen Gesteinsbrocken aus dem All. Oh nein! Die Glocke! Und Super Rubble die Rathausglocke. Ja, hab sie! Ja! Zufrieden machten sie sich auf den Rückweg. Brachten die Glocke dahin, wo sie hingehörte. Wir bringen die Glocke gleich wieder zum Läuten. Und auch Henrietta hatte ihre normale Größe wieder. Vielen Dank, Superhunde, dass ihr den Glockentag gerettet habt. Und vielen Dank, Lieblingshühnchen, dass du wieder auf Kuschelgröße geschrumpft bist. Ohohoho. Das haben wir doch gern gemacht. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Klingeln reicht. Fertig, können wir? Fertig, Rocky. Ich überlasse dir die Ehre. Und dann endlich läutete es. Zum 100. Glockengeburtstag. Ja!